ich meinen Namen drauf. Das ist auch so peinlich. Da steht nicht mal mein Name. Das ist so peinlich. Ja, cool, stimmt.